das so? Warum? Warum? Warum ist das hier so in Isloot? Keine Toilette in Isloot. Jeder hier möchte Schwertmann werden. Jeder kommt als Novice in unser Dorf. Jeder Novice ist unanständig. Warum? Warum ist das hier so? Norwegen, komm, pissen in die Ecke und machen dann die Schwermann-Quest. Warum? Warum? Warum ist das hier so? Na, ist doch klar, Alter. Als Schwertmann und als Knight hat man Ansehen und Ehre, wenn man noch so ein kleiner Pupsi-Novize ist. Kann man sich das noch erlauben? What the hell? Warum? Das kann man nicht verstehen. Mal ein Scheißhaus hin!